ihr Lieben, herzlich willkommen wieder mit der altbekannten Stimme von mir, Hassan und Guido. Herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, eurem Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Oder yeah, Hassan. Genau. Ist auch egal, alles cool. Ich freue mich wieder drauf, eine neue Folge. Ja, mega. Wieder einmal ein bisschen später, aber alles ja, cool. Ja. Ich muss auch gerade sagen, wir sind ja jetzt dadurch, dass wir wieder im Wechselunterricht sind und zum Teil noch Hybridunterricht haben. Ich bin voll am Hustlen gerade, voll im Struggle, aber ich habe gerade richtig Bock, obwohl ich noch gar nichts gegessen habe, seit heute Morgen. Ich hatte heute Morgen so 200 Gramm Skier und eine Milchschnitte. Maschine. Und seitdem habe ich nichts mehr gegessen und ich habe gerade richtig Bock, trotzdem Podcast zu machen, obwohl ich jetzt gerade Zeit hätte zu essen. Nahrung für die Seele ist unser Podcast. Ja, wirklich. Muss also, auch ernährt werden. Genauso wie der Körper Nahrung braucht, braucht auch der Geist Nahrung. Und ich hoffe, wir können unseren Zuhörern. Soul genau, wollte ich gerade sagen. Und ich hoffe, wir können unseren Zuhörern dieses Soul Food ein bisschen bieten. Ja, Mann. Okay. Was ist unser Thema heute? Du wirst sicherlich jetzt sagen, was ich gleich erklären werde. Ja, du wirst gleich das Höhlengleichnis erklären. Und dann steigen wir einfach mal drauf ein. Einen Titel haben wir noch nicht, aber ich habe schon ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen könnte. Ich lasse es aber einfach mal auf. Ich weiß nicht, ob du jetzt was noch sagen möchtest. Höhle aber des Löwens. Du hast viel Vox geguckt, glaube ich, damals. Wie hieß es? Die Höhle des Löwen oder wie hieß die Sendung? Ja, Höhle des Löwen. Wo Folge, du von irgendeinem so Typen so Dingsmann, Startup-Kohle bekommst. Genau. Weil du irgendeinen so coolen Handtuch entwickelt hast oder so. Genau, wir besprechen heute über das Höhlengleichnis. Das ist, Guido wird es gleich nochmal ein bisschen näher erläutern, hoffentlich. Er ist so nett und lieb und macht das gleich für uns. Da geht es darum, dass man gefesselt ist, dass man Schatten sieht, dass man erstmal denkt, dass diese Schatten die Wirklichkeit sind. Dann erkennt man, dass hinter der Mauer noch Menschen und Feuer sind. Jetzt erklärst du ja schon alles. Und so weiter und so fort. Und ich gebe das Wort auch direkt ab an Guido, der uns das jetzt ein bisschen detaillierter erklären wird und möchte. Wie unsere Zuhörer ja wissen, bin ich hier so der kleine Möchtegern-Experte für antike Philosophie. Ich starte einfach erstmal kurz so ein paar. Soll ich auch Backgrounds-Infos nennen? Wenn es nicht zu lang ist, gerne. Okay, ganz kurz. Also geschrieben war das Höhlengleichnis tatsächlich im Buch von Sokrates, im Politeia, wenn ich es richtig ausspreche. Es ist aber das Höhlengleichnis von Platon. Und Sokrates war genauso wie Aristoteles in der platonischen Schule, also in der Platon-Schule. Und Platon war quasi sein Magister, sein Biggity-Boss. Und ich starte einfach mal, ich schweife schon wieder ab hier. Wahrscheinlich fange ich auch an so, es war ein lauer Sommerabend im alten, antiken Athen. Nein, so mache ich es nicht. Aber so, kennt ihr das von, kennst du das von Big Bang Theory, wo Sheldon so erklärt, was Physik ist und so? Und dann sagt er so, es war ein lauer Sommerabend im alten Griechenland. Also an die Stelle erinnere ich mich nicht, genau, aber die Folgen habe ich gesehen auf jeden Fall. Okay, ich will auch gar nicht weiter ausschweifen hier, es geht schon wieder los. Sonst. Zu spät. Okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Also, also es war ein Buch von Sokrates, war aber von Platon. Und in dem Höhlengleichnis geht es um Folgendes. Da sind so mehrere Menschen angekettet in einer Höhle. Ja, und hinter ihnen ist eine Mauer. Hinter dieser Mauer befindet sich geht sehr steil hoch zu einem Höhlenausgang. Und in diesem vorderen Höhlenbereich haben die ein Feuer oder ein Licht gehabt. Und die Leute innerhalb der Höhle, die vor dieser Mauer waren, liefen dort rum, hatten irgendwelche Sachen auf den Kopf getragen oder irgendwas auf der Mauer abgestellt. Und die Leute, die hinter der Mauer festgekettet waren, haben nur den Blick auf die gegenüberliegende Höhlenwand. Ja? Also die haben quasi ihr Leben lang, ja, von Geburt an, nur die Schatten an der Wand gesehen. Und auch das Echo der vorbeilaufenden Menschen. Genau, die sich vielleicht unterhalten haben. Also das ist so Widergehalt an der Wand und das haben die gehört. Und für diese Menschen, die dort festgekettet waren, war das quasi die Realität. Also wir Menschen sind ja so, dass wir Dinge erklären wollen, verstehen wollen. Und für die, die haben dann zum Beispiel Kausalitäten erklären wollen, was passiert, wenn die und die Form kommt oder das und das Geräusch. Also die haben dann versucht, deren Realität zu erklären. Und jeder, der dann von diesen Menschen, die da angekettet waren, vielleicht Vorschläge gemacht haben, das und das passiert als nächstes. Und wenn die recht hatten, haben die so untereinander so Anerkennung dafür bekommen, dass sie so diese Kausalität verstanden haben, dieser Welt. Ja. Ja. Das ist so dieser Grundgedanke, aber das Höhlengleichnis an sich geht eigentlich noch weiter. Und zwar geht es darum... Ganz kurz, ja. bevor du es weiter erklärst, machst du super gut auf jeden Fall. Kleiner Tipp an die Zuhörer. Oder? Nein, machst du wirklich gut. Ich höre dir auch gerade echt gern zu. Kurzer Tipp für unsere Zuhörer, wenn ihr das Höhengleichnis einmal bei Google eingibt und das Bild vor euch habt, nur das Bild, es gibt so eine Zeichnung, dafür könnt ihr einfach eingeben, Höhengleichnis und dann auf Bilder klicken, dann kriegt ihr schon genug Ergebnisse. Dann kann man es, glaube ich, noch mal ein bisschen leichter verstehen, wenn man es nicht kennt. Also bitte die Menschen, schön, ihr müsst euch das so vorstellen, als wärt ihr mit dem Rücken zur Wand, ja, und komplett festgekettet. Und ihr seht, also ihr könnt auch nicht euren Kopf bewegen. Ihr könnt nicht nach links, rechts gucken, nach oben, unten. Ihr könnt nur an die Wand schauen, an der der Schatten fällt von dem, was hinter der Mauer passiert. Die Mauer ist nicht so hoch, ja. Also die ist so hoch, dass die Gegenstände, die auf dem Kopf getragen werden oder auf der Mauer abgestellt werden, dass deren Schatten an die Wand geworfen wird. Ja, die Leute selbst, die sich dahinter bewegen, sind aber nicht sichtbar, sondern nur die Gegenstände, die sie auf dem Kopf tragen und abstellen. So, und diese Menschen, die dort sitzen mit dem Rücken zu der einen Wand, sehen, also hinter der Mauer, mit dem Rücken zur Mauer, die sehen halt nur das Bild an der Höhlenwand. So, die Vorgeschichte habe ich ja schon erzählt, die versuchen das zu erklären, was da passiert. Und das ist deren Realität. Die Schatten sind deren Realität. So. Und einer von denen wird dann eines Tages so als Gedankenexperiment quasi von diesen Ketten abgenommen und wird mit aus der Höhle genommen. Und der weigert sich zunächst und sträubt sich davor, weil er der Meinung ist, dass das, was er gesehen hat, die Schatten, sind die Realität. Und das, wo er rausgeholt wird, also wenn er hinter die Mauer tritt und erkennt, oh mein Gott, die ganzen Formen, die ganzen Bewegungen, ja, sind gar nicht... sind in Wirklichkeit die Quelle von dem, was ich gesehen habe, das glauben die nicht. Also die glauben, dass die Schatten die Quelle der Realität, der Wahrheit sind. Ja, und dass die absolute Wahrheit und die einzige Wahrheit quasi. Genau, und dass das, was den Schatten erzeugt hat, unwahr ist. Also dass das nur so eine Projektion ist oder so. Ja. Ja. Und wenn man den dann zurückbringen würde, also der würde sich dann irgendwann so akklimatisieren, der würde die Welt verstehen, der würde Erleuchtung bekommen, ja, würde man den zurück in die Höhle schicken und der würde das den anderen Bewohnern erzählen, wenn er wieder angekettet ist, würden die sagen so, ja, nee, also der wird keine Anerkennung mehr kriegen, weil die anderen niemals auf diesen Bewusstheitsstand gekommen sind, also Step, sage ich mal, auf dieser Stufe des Bewusstseins nicht gekommen sind oder dieser Erkenntnis, die sind nicht auf diese Erkenntnisstufe bekommen und sagen so, ey, du hast Unrecht und deswegen bekommt er keine Anerkennung mehr für seine Erfahrung und für sein Wissen. Ja. Und anders wäre es auch, wenn er die jetzt nehmen würde und sagen würde, ey, kommt mit, ich bringe euch dahin und dahin mit, ich zeige euch die Welt und so, ja, dann so ist das in diesem Höhlengleichnis dargestellt, würden die Menschen diesen einen, der diese Erkenntnis hat, auch töten wollen, vielleicht auch als Ketzer darstellen und sagen, ey, du versuchst hier gerade unsere Realität in Frage zu stellen. Und das ist so im Groben skizziert so das Höhlengleichnis nach Platon. Ja. Also das ist wirklich die Low-Version. Ich hoffe, man konnte folgen. Auf jeden Fall. Und es war jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen war es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein Bild davor hat. Aber ich liebe dieses Höhlengleichnis, weil da sind so viele Punkte in diesem Gleichnis, die man einfach eins zu eins auf die Welt übertragen kann, also auf unser Lebensalltag übertragen kann und Erkenntnisse daraus schließen kann. Deswegen lebe ich dieses Beispiel. Ich glaube, wir haben das damals auch in der Schule gemacht. Aber auch in der Uni wird es immer durchgearbeitet. Ja, ist ein Klassiker. Und es ist einfach, wollte ich gerade sagen, Klassiker der deutschen Philosophie auf jeden Fall. Also der Philosophie in Deutschland. Ja, ja. Ja. Ja. Also grundsätzlich, mir ist jetzt schon direkt so aufgefallen, so, man bekommt Anerkennung, ja, für Erkenntnisse in dieser Welt, aber sobald du eine andere Erkenntnisstufe erreichst oder eine Bewusstseinsstufe, dann werden Menschen auch ganz schnell so abgetan. Ne? Nehmen wir mal Religion zum Beispiel. Ja, es kann ja durchaus sein, dass Religion eine gewisse Wahrheit hat. Also für mich ja, für den anderen oder für den einen oder anderen nicht. Ist auch egal, das spielt jetzt keine Rolle. Aber dann, wenn dieser Mensch eine andere Erkenntnisstufe erreicht hat, werden die manchmal nicht für voll genommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja. Weil das ist aber auch das Problem, da würde ich auch gerne direkt mit einsteigen. Wir sind alle menschlich, also wir alle Menschen sind immer auf der Suche nach der Wahrheit und auf der Suche nach einer Erklärung für alles Mögliche. Das kann in der Wissenschaft sein, das kann in der Schule sein, in der Mathematik, im Lebensalltag, in der Erziehungswissenschaft, in der Soziologie. Wir versuchen immer eine Antwort zu finden, einen Zusammenhang zu finden. Ne? Mhm. Und wie du gerade auch gesagt hast, im Höhengleichnis ist es ja auch so, dass die Leute, die angekettet sind, versuchen irgendwie Zusammenhänge voraussagen zu können, voraussehen zu können. Und wenn sie mal was vorausgesagt haben, dann gewinnen die wahrscheinlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Höhengleichnis ist, aber auf jeden Fall ist es bei uns Menschen so, gewinnen diese Menschen immer auch an Anerkennung. Und ja, der Mensch sucht halt auch nach dieser Anerkennung. Aber ich muss sagen, ja, ich muss jetzt erstmal tief Luft holen. Es gibt nicht immer nur eine Wahrheit. Und nur weil man selber eine Wahrheit gefunden hat, heißt es nicht, dass man die absolute Wahrheit gefunden hat. Vielleicht ist es nur die Wahrheit für dich oder vielleicht ist es nur die Wahrheit, die du aus deinem Blickpunkt und aus deinem Standpunkt her hast. Aber die Gesellschaft ist halt leistungsorientiert und es ist immer schwer, jemandem zu sagen, okay, das, was du sagst, kann richtig sein, aber auch das, was ich sage, kann richtig sein. Und da gibt es meistens immer einen Clinch, finde ich. Wobei das gar nicht sein muss. Mhm. Ja, also ja, auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Gedanke. Wir haben unterschiedliche Realitäten und unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich glaube, wenn man auf diesem Step ist und diese, auch das ist ja eine Erkenntnis, wenn ich weiß, so ey, deine Realität ist anders als meine, bringe ich vielleicht für deine Person oder für dein Denken mehr Akzeptanz auf. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn man diesen Schritt geht und merkt so, ey, wir leben nicht alle in derselben Welt, sondern wir leben in so Parallelrealitäten. Also weil es ist ja auch zum Beispiel mit dem Beispiel Sprache. Wir sprechen die gleiche Sprache, so wir sprechen beide Deutsch, aber Sprache ist ja noch viel, viel mehr. Es ist Intention, beziehungsweise wie ist etwas konnotiert, ja. Also, oder es gibt auch sowas wie Ironie, was für den einen oder anderen vielleicht gesagtes Wort ist, ist für mich Ironie oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin ja so der Klassiker, so, ne? Also bei mir, wenn ich irgendwas raushaue, sagen auch immer alle so, hat er das jetzt echt gesagt? Alter, Digga, hat er wirklich gesagt? So, ne? Und ja, ich denke so, echt sowas gerne raus. Ey, oh, es wird ja dann, voll witzig, finde ich. Und ich sag dann immer so, ey, es war ein Joke, Alter, was ist mit euch los, Mann? So, und alle sind dann immer so voll schockt, so, ne? Ja, aber insgesamt ist es ja so, wenn du weißt, so ey, der hat eine ganz andere Sicht auf die Welt, dann kommst du damit klar, dass er eine andere Meinung hat, weil du weißt so, ey, der meint das gar nicht böse, dass er jetzt was anderes denkt oder was anderes meint oder so, sondern du übst Akzeptanz, weil du ja den Grund dafür kennst. Ja. Oder aus meiner Sicht den Grund kenne. Aber das wird jetzt eine sehr philosophische Folge, ja, merke ich gerade. Ich glaube aber auch, es gibt eine absolute Wahrheit. Also ne, so wie im Höhengleichnis, da gibt es halt dann kommt man raus aus der Höhle, dann ist da die Sonne, die Welt und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, der Mensch ist absolut sehr, sehr weit davon entfernt, die absolute Wahrheit überhaupt sehen zu können. Also wir können es gar nicht sehen, wir können nur ein Modell davon erschaffen. Also wir können das Universum im Gesamten ja nicht sehen. Wir können nur anhand von Satelliten oder Raumfahrtprojekten oder sonst irgendwas. Bro, ich habe gerade einen mega krassen Gedanken dazu. Darf ich reinklinken? Ja, natürlich. Und hast zwar, du ja sagst ja selber so, ja, du sagst ja selber so von wegen, ja, ey, wir erfassen ja nur einen Teil von dieser absoluten Wahrheit. Und genauso ist das mit dem Höhlengleichnis. Ja, man sagt ja auch so, wenn du etwas in Erfahrung bringst, geht dir ein Licht auf. So, weißt du, was ich meine? Ja. Oder, ey, du weißt nichts, du tappst im Dunkeln. Und genauso ist es doch mit der Höhle. Du bist in der Höhle und siehst nur einen Teil des Lichts und einen Teil der Abbildung der Realität. So, und wenn du rausgehst, kommst du in die Quelle des Lichts, also in der wahrhaften Welt so quasi. Und im Grunde genommen, das zeigt ja auch so dieses Gleichnis vielleicht auch sehr gut, dass wir Menschen auf der Erde in unserem Dasein vielleicht auch so beschränkt sind, ja, dass wir nur einen Teil des Lichts sehen. Unsere Erde ist quasi die Höhle, und wenn wir aus dieser Höhle herauskommen, oder das ist vielleicht auch der Ziel eines Philosophen, vielleicht, Philosophen hinterfragen ja, versuchen die Welt zu erklären, so wie die Menschen, die da angekettet sind, das Ziel ist es, dem Licht näher zu kommen oder vielleicht auch einen Schritt aus dieser Höhle herauszumachen. Deswegen sind die Menschen ja auch so, dass wir Raketen ins All schicken, Planeten erforschen, ja, um immer mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Bro, das, was du gerade sagst, ne, wenn man das rausschneiden würde, ne, und den Titel dieser Folge einfach anders nennen würde, wäre das einfach so eine Religionssendung gerade. Ja, mega. Licht näher kommen, Erleuchtung, hinterfragen, die Wahrheit erkennen und so. Ja, ist es ja auch nicht, ne? Also, Bro, ist ja, ist es ja auch. Aber ist es ja auch. Und da muss ich sagen, es ist ein krasser Vorurteil, finde ich, aus meiner Sicht, auch als Philosophielehrer und Philosophiestudent, vielleicht auch als Hobbyphilosoph, dass die meisten Leute denken, ja, Philosophie ist genau das Gegenteil von Religion. Kann es sein? Ist es teilweise auch, aber nicht unbedingt, weil es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Weißt du noch, wir haben einmal drüber gesprochen gehabt, ob die Religion ein Teil der Philosophie ist oder die Philosophie ein Teil der Religion sein kann? Ja. Kannst du dich dran erinnern? Also ja, ich bin, ja, ja genau. Kann man sich drüber streiten. Ist natürlich auch eine persönliche Ansichtssache. Wir wollen hier auch keinen Religionstalk machen. Auf jeden Fall nicht. Also das soll nicht falsch verstanden werden. Aber das ist schon interessant, weil irgendwie suchen wir alle nach der Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum wir so viel Nachrichten gucken. Ne? Wir wollen wissen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Was steht an? Was hat die Bundeskanzlerin heute entschieden zur Regelung des Lockdowns? Keine Ahnung. Ja. Und wir sind halt wissbegierig. Du willst halt Licht, ne? Du willst Licht ins Dunkle bringen. Genau, du willst Licht ins Dunkle bringen, du willst dem Licht nahe sein. Ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, aber man sagt, also ist ja auch mit Licht ist ja auch so gleichzeitig Erleuchtung. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Und Licht heißt ja im Arabischen auch Nur. Nur ist ja diese Leuchtkraft Gottes quasi, diese. Ja, das hört sich jetzt Illuminati-mäßig an, aber es geht nicht in die Richtung. Es ist halt nochmal so, die Wahrheit und das Ganze dahinter erkennen können, was dahinter steckt. Mhm. Genau. Ja, es gibt ja auch diesen Teil in der Bibel, in der Entstehungsgeschichte, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ne? Mhm. Ja, also ist natürlich ein Aspekt so, Erleuchtung auf jeden Fall. Licht ist ja generell so ein Symbol von Hoffnung, Wissen, ja. Aber weißt du, wo dieses Prinzip auch noch auftaucht? Erzähl. Dieses von wegen, du tappst im Dunkeln und erforscht Dinge und dann kommt immer mehr Licht. Hm. Strategiespiele am Computer. Ohne Spaß, da habe ich gerade dran gedacht. Genau, ohne Spaß. Ich habe gerade an Spiele gedacht, aber ich dachte mir so, nee, das kann jetzt nicht die Antwort sein. Command & Conquer, Age of Empires, diese ganzen alten, die jüngeren Zuhörer werden es jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber wir hatten früher sogenannte Strategiespiele auf dem Computer. Da konnte man so Leute losschicken, um dunkle Teile zu erforschen. Und dadurch, wenn man dann immer mehr die Karte erforscht hat, also man hatte so Einheiten, so Truppeneinheiten, also es waren leider immer so kriegsbasierte Spiele oder Aufbauspiele. Man konnte dann quasi immer so Truppen losschicken, um die dunklen Teile der Karte zu erforschen. Und immer bis dahin, wo du vorgedrungen bist, war die Karte dann offengelegt. Alles andere war dunkel und schwarz. Ja, interessanter Gedanke, den ich gerade dazu habe. Eigentlich sind Spiele, Filme und alles Mögliche immer nur eine andere Interpretation der Geschichte. Weil man in der Geschichte immer auf der Suche nach dem Licht ist, immer auf der Suche ist, etwas Gutes zu schaffen, das Böse in Anführungsstrichen zu besiegen und gut zu sein. Ganz kurz, ist das bei Fortnite auch so? Fortnite habe ich nicht gespielt, aber das ist ja einfach nur Geballere, ne? Ja, ja. Glaube ich. Ja, vielleicht bist du dann auf der Suche nach Macht und Ruhm. Ich meine, das ist in der Geschichte auch immer so. Ja. Das war in der Geschichte auch so. Gut interpretiert. Und, Chapeau. Und. Und ein guter Freund und Bruder, möchte ich sagen, hat mir mal gesagt, und das fand ich immer richtig krass, das habe ich letztens auch mit meinen Schülern gesagt, um die Zukunft voraussagen zu können, Hashtag Höhengleichnis, zieht man direkt einen Vergleich, hat er, also ist, ne, dieses Hashtag habe ich jetzt gesetzt, um die Zukunft voraussagen zu können, musst du deine Vergangenheit, also die Geschichte an sich gut kennen, die Geschichte, also geschichtlich gut gute Informationen haben und dich einbelesen haben, deine Gegenwart gut analysieren, so kannst du einfach nur die Zukunft voraussagen und auch richtig agieren. Also warum ist es denn auch wichtig, die Zukunft vorauszusagen? Aber wir sind jetzt hier kein Handleseclub so, aber wir wollen ja die Zukunft so ein bisschen abwägen können, wir wollen wissen, was passiert, damit wir unsere Entscheidung entsprechend treffen können. Ja, okay, dann kommt jetzt hier wieder mein Philo Deep Talk. Sowas, was du gerade nennst, nennt man ja a priori. Schon mal gehört? Ja. Aha, sicherlich. Ein, zwei Mal. Ja, ein, zwei Mal damals ich will den Namen nicht nennen, aber wir hatten ja die gleichen Dozenten. Mhm. Grüße gehen raus. Nein, a priori ist so Vernunft, also man kann Begründung auf a priorischen Gründen treffen. Also das heißt vernunftbedingt. Also wenn wir uns die Welt erschließen, in a priori quasi, dann tun wir das aufgrund von Erkenntnissen und logischen, vernünftigen Schlüssen. Ja, und das ist ja das, was du meinst. Also wenn ich jetzt die Zukunft deute, dann mache ich das ja auf Grundlage meiner Vernunft und aus meiner Erfahrung mit der Vergangenheit. Also mit den Erkenntnissen, die ich getroffen habe, schließe ich das dann auf andere Fälle. Aber ist das a priori Wissen? Voll, wenn du, du kannst also ja nie... Ich habe ja, das aber anders in Erinnerung. Ja, aber guck mal, du kannst ja zum Beispiel auch genauso wie mit der Wissenschaft. Nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir mal? Irgendwas im Physikunterricht. Ja? Es heißt, die Erde kreist um die Sonne. Die Erde ist in einem Winkel von 23,5 Grad nördlicher Breitengrad am 21. Juni im Sommer, nördliche Halbkugel oder was auch immer. Nehmen wir mal sowas. Maschine, das ist so Physik. Hast du das gerade aus dem Stegreif aufgezählt? Gestern im Erdkundeunterricht, Bro. Ich wollte gerade sagen, ich weiß das auch, weil ich Erdkunde unterrichte. Nein, aber guck mal. Sagen, Maschine. So, ich weiß aber das. Aber das war ja alles korrekt. Ja, aber ich weiß das ja nicht genau. Aber, jetzt kommt das große Aber. Es gibt ja viele Dinge, die ich logisch nachvollziehen kann. Und dann aufgrund meiner Vernunft so vielleicht als wahr verifizieren kann für mich. Weißt du, was ich meine? Also alles, was, du kannst ja gar nicht alles wissen. Du weißt ja auch nicht, wie eine Mikrowelle funktioniert. Aber was heißt, du weißt es nicht? Du weißt es, aber du weißt nicht, ob es wahr ist. Vielleicht funktioniert ja auch ganz anders, aber aufgrund, weil jemand anderes es erforscht hat, erfahren hat, ja, kannst du daraus Schlüsse ziehen und sagen so, ey, das ist wahr. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich weiß sehr gut, was du meinst. Viele Dinge, das sind jetzt schlechte Beispiele, aber viele Dinge hast du vielleicht selber nie erfahren, du hast keine Erkenntnisse darüber, aber du weißt, dass sie wahr sind, weil du das logisch nachvollziehen kannst. Aufgrund deiner eigenen anderen Erfahrungen kannst du gewisse Dinge, die für wahr sind, auch verifizieren, so für dich. Aber sie sind nicht wahrhaftig, sondern du weißt nur, dass sie wahr sind. Also du denkst, sie sind wahr, aber du weißt nicht, ob sie wahrhaftig sind. Brutale Folge gerade, ich könnte... Boah, gleich, wir drehen gerade voll durch. Ich bin gerade auch voll geflasht, war geiler Tag. Ich mache jetzt diesen monatlichen Unterricht, den ich durchführe, und da geht es auch bei einem Punkt darum, um Gotteserkenntnis, das heißt im Islamisch Akida, das ist so Gotteserkenntnis und Gotteserklärung, was ist, also Gott zu kennen, die Eigenschaften zu kennen, was es bedeutet eigentlich. Zum Beispiel, ich nenne mal ein krasses Beispiel, ist das Feuer heiß, weil es die Eigenschaft des Heißseins hat in sich, oder ist Gott derjenige, der dieses Feuer quasi, dass es jedes Mal diesem Feuer diese Eigenschaft von Verbrennen oder von heiß gibt? Okay. Und das ist so eine Frage dann, die man sich stellt, weil man halt sagen möchte, um Dinge zu erklären und halt auch erkennen möchte, wie die Welt funktioniert und wie Gott Einwirkung hat, also wirkt auf die Welt. Ja. Und da gibt es drei Ansätze. Der eine Ansatz ist zum Beispiel, dass es, also ein möglicher, das ist jetzt nicht islamisch, sondern ein möglicher Ansatz, das zu erklären ist, dass ein Erschaffer das irgendwann erschaffen hat oder die Natur oder was auch immer man das nennen möchte und es einfach so ist und fortlaufend ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass Gott diese Regeln instand gesetzt hat und ihr diese Regel quasi, dieses Naturgesetz einfach freien Lauf gibt und sie einfach funktioniert. Und die dritte Möglichkeit ist, dass Gott ja erhaben ist über alle Regeln und Gesetze und auch über der Zeit steht und nicht jedes Mal das macht, also jedes Mal das macht, aber er ist ja nicht an Zeit gebunden, sondern er hat immer dauerhaft Einfluss auf die, auf alles. Mhm. Und diese Eigenschaft, dass zum Beispiel das Feuer brennt, ist immer verbunden mit der Eigenschaft, dass Gott darauf wirkt, dass das Feuer brennt. Mhm. Und das nennt man Sunnatullah, das heißt die Eigenschaften von Dingen, die Gott immer wieder wiederkehrend macht, sodass man sich Dinge erklären kann. Mhm. Wobei es nicht selbstverständlich ist. Also Mikrowellen sorgen dafür, dass dein Essen warm wird, aber wenn, also das ist jetzt diese islamische Erklärung, aber wenn Gott dieses, der Allmächtige, das in dem Moment rausnimmt, diese Eigenschaft, dass es warm macht oder das Feuer, dann ist es weg. Mhm. So, ne? Und es gibt halt so, und das geht gerade voll in die Richtung, dass man halt versucht, das zu erkennen und sagt, ja, es ist, wie läuft das denn ab? Und er ist ja allmächtig, was bedeutet das, was bedeutet das nicht? Es ist gerade. Ich möchte nur mal erwähnen, wir sind kein Religionspodcast. Nein, aber ich also nur für die Zuhörer, ne? Wir machen nur natürlich. Hier so unseren Detour. Aber ich fand es gerade interessant, weil irgendwie ist es immer das Gleiche, worüber man spricht. Man versucht immer die Wahrheit zu erkennen und eine Erklärung für die Wahrheit zu finden. Im Grunde genommen sind ja dann auch religiöse Gelehrte nichts anderes als, klar, sie sind religiös, aber im Grunde genommen ist das auch Philosophie, weil Philosophie sagt wir wollen die Welt erfahren, erforschen. Ja, also kannst Gott oder Allah oder was auch immer oder wie nennt man den? Ja, oder was auch immer das nennt, du kannst das ja einfach ersetzen mit Natur. Es geht ja nicht um den Glauben an sich. Du kannst das Wort Gott ja einfach ersetzen durch Natur. Also wir wollen hier auch keine Missionierung oder so durchstarten, sondern einfach nur versuchen, dass es eigentlich immer das Gleiche ist. Verkaufen wir kein religiöses Starterpaket oder so? So, was wäre denn in deinem Starterpaket? Ja, ich wollte gerade sagen, also wir machen jetzt bald so einen Online-Shop auf, ja. Das ganz ehrlich Starterpaket. Da ist einmal ein Koran und die Bibel im Alten und Neuen Testament dabei. Und natürlich auch noch die nikomachische Ethik von Aristoteles. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also es ist halt so, ne? Im Grunde genommen ist ja Religion nichts anderes als ein Mittel, die Welt zu erklären. Heute gibt es die Wissenschaft. Ich möchte sagen, vielleicht die Wissenschaft kann nur erklären, wie die Welt funktioniert. Ne? Aber ich glaube, Religion und Philosophie versuchen zu erklären, warum die Welt so funktioniert. Weißt du, was ich meine? Boah, Junge, du haust gerade einen raus, ey. Boah, was ist da los? Du haust gerade einen raus. Warte. Bye. Maschine, bye. Ich habe gestern mir etwas angehört. Und zwar müssen wir überhaupt erstmal, um zu verstehen, wie etwas funktioniert, bevor wir uns die Frage stellen, wie etwas funktioniert, müssen wir uns erst, und ich fand diese Aussage richtig brutal und treffend, müssen wir überhaupt erstmal erklären, warum es so funktioniert, was die Ursache ist. Bevor wir uns erklären wollen, wie etwas funktioniert, müssen wir erstmal die Antwort darauf finden, warum es überhaupt so funktioniert, warum es so ist, wie es ist. Ja. Nur dann können wir, sagte er in diesem Video, was ich gesehen habe oder mir zugehört habe, sagt er, können wir auch richtig gut und besser erkennen, wie etwas funktioniert. Ja. Und das fand ich ein super Beispiel. Ja. Wobei beides krass. Ja auch mit deinen Herren geht, ne? Zu dem Höhlengleichnis nochmal selber, da gibt's, wie heißt der, Glaukonus, irgendwas oder so, also auch ein weiterer Gelehrter von Platon. Also dieses Höhlengleichnis bezieht sich auch auf den Philosophen, ja. Also wir normalen Menschen oder die normalen Menschen leben in der Höhle und die Philosophen sind quasi die von den Ketten sich lösen und in diese wahre Welt aufsteigen. Also es geht um den Aufstieg aus der Höhle, näher an das Licht zu kommen und quasi den, das ist ja auch das Warum, das Licht ist ja der Ursprung des Schattens. Wenn wir den Schatten erklären können, wie der funktioniert und so, ne, dann wissen wir, wie die Welt funktioniert. Wenn wir aber wissen, also, wo das herkommt, kennen wir das Warum funktioniert es, weißt du? Und ich glaube, das ist ja auch das, was Philosophen, worum es geht, näher an das Licht zu kommen. Ich habe gleich sogar noch eine These, warum das so ist, warum wir an das Licht kommen wollen. Ja, das Krasse ist ja auch, dass wenn man, also dieser Typ, der sich von den Ketten löst oder der von den Ketten gelöst wird, der dieses Feuer, dieses Licht erkennt, aber dieses erste Licht, was ihr seht, ist ja nur das Licht des Feuers. Dann geht es ja noch weiter, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, dann geht der nochmal raus aus der Höhle und sieht die Sonne. Und dann dreht er richtig durch, so, ne? Dann sagt er so, boah, was geht hier? Aber was ist das hier? Ich war erst an Ketten. Hightech, genau. Laser, Maser. Ja, genau. Ja. Jetzt deine These würde ich gerne hören. Ja, ich glaube, das kommt ja auch dazu. Dieses Licht, ne? Also unsere Auffassung ist ja, wir Menschen wollen ja alle gut sein, ne? Also im Grunde genommen will man ein gutes Leben führen. Ja. Aber ich glaube, das zu verstehen, wozu, warum, weshalb, wie und blablub, kannst du nur, wenn du das ganze Warum der Welt verstehst. das Licht, wie die Welt funktioniert. Man kann es sogar auf einzelne Situationen vielleicht runterbrechen. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel schlechte Laune hast oder sauer auf jemanden bist, das haben wir zum Beispiel, als wir unseren Literaturclub hatten, also unser Buchclub, als wir das Café am Rande der Welt gelesen haben. Da hat er doch auch gesagt, du bist sauer, weil du Angst hast, dass dir was genommen wird. Aber die meisten Menschen, die in dem Moment sauer sind, sind wir mal ehrlich, die denken nicht daran, die verbinden ihre Wut auf jemanden oder dass sie sauer sind, nicht damit, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen was wegkommt, dass ihnen Unrecht widerfährt, sondern im Grunde genommen fokussieren sie sich einfach nur auf ihre Wut, ohne zu verstehen, warum die wütend sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist auch wieder diese Krux an der Sache, wenn du verstanden hast, diese Erkenntnis hast, diese Erleuchtung hast, warum du sauer bist, merkst du eigentlich erst auch gerade, warum, wie unnötig es ist, dass du sauer bist. Weil du dir deiner eigenen selbst so bewusst wirst. Ja? Du gehst auf ein neues Level, du kommst dem Licht näher und checkst so, Alter, ich bin gerade sauer, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie zu kurz komme, aber dabei komme ich doch gar nicht zu kurz. Mir geht's doch voll gut. Warum bin ich jetzt sauer? Das ist ja auch dieses Ding von Rassismus. Diese ganzen Leute, die rassistisch sind, viele Leute, die haben ja nur Angst, dass denen was genommen wird, ohne zu merken, dass sie alles haben. Weißt du, was ich meine? So, oder haben können. Ja, mehr ja, oder weniger. Ganz genau. Ja. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt so einfach, diesen Erkenntnisschritt zu machen, dieses Licht. Und ich glaube, das Ziel eines philosophischen Menschen oder eines sehr stark religiösen Menschen ist es einfach, so nah wie möglich an das Licht heranzukommen, damit du ein guter Mensch bist. Ja, ich hau mal noch eine These raus, die ich jetzt mit hinzufüge und dann habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich würde die Folge gerne am Höhepunkt beenden und das kann ja, fast gar nicht mehr besser werden. Um die Wahrheit zu erkennen und dem Licht näher zu kommen, musst du erstmal dich selber kennen. Ja. Weil nur wenn du dich selber kennst und weißt, wie du selber funktionierst, das haben wir auch, glaube ich, mal besprochen mit dem Buch von Ghazali, ein Beispiel davon auch vorgelesen, wenn du dich daran erinnern kannst. Ich glaube, das war innerhalb der ersten 10 Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Nur wenn du dich selber kennst und weißt, wie du selber funktionierst, kannst du auch erstmal erkennen, was du kannst du überhaupt Dinge erkennen und verstehen, was von dir außerhalb von dir ist und von dir funktioniert und auf dich einwirkt. Ja, genau, das wäre die letzte These, die ich noch raushauen möchte. Und ich habe noch einen kleinen Buchtipp, der mir jetzt heute während der Folge spontan aufgefallen ist. Ich würde gerne noch deine These ergänzen. Ja, gerne. Ich glaube auch, dass beides einhergeht. Deine eigene, also auch dich selber zu kennen, ist Erleuchtung. Weißt du, was ich meine? Also auch damit kommst du ein Stück näher, der Wahrhaftigkeit entgegenzutreten. Weil ich glaube, du bist ja, also jeder Mensch ist ja das Produkt seines Umfeldes, seiner Sozialisierung, seiner Welt, seiner Umwelt. Und wenn du dich selber verstehst, verstehst du auch die Welt um dich herum. Weil wenn du weißt, wie du selber funktionierst, weißt du ja auch, kennst du die Mechanismen deines Umfeldes. Genau, weißt du? genau. Wenn du weißt, alles wie dein Auge miteinander verwoben. Alles wenn du mit, connected. wenn du weißt, wie dein Augapfel funktioniert, wie dein Auge funktioniert, dann weißt du auch, wie Licht, das Licht eigentlich nichts anderes ist als Wellen oder Farben. Ja. Genau. Darf ich meinen Buchtitel, Buchtipp raushauen? Bitte. Ist auch übrigens ein Buchtipp, den ich dir persönlich empfehlen kann. Ich gebe gleich auch ein Beispiel, warum. Das Buch heißt Die Visionen des Aynalı Baba, ist vom Türkischen übersetzt, von Ahmet Hilmi. Das ist so ein Buch mit ganz vielen Kurzgeschichten von so 10, plus minus 10 Seiten immer jeweils, manchmal 15, manchmal 20. Und es ist genau das, wie das Höhlengleichnis. Es baut so eine Geschichte auf, also da ist so ein Typ, der trifft dann jemanden, der heißt Aynalı Baba, und dann sprechen die miteinander und dann ist dieser Typ, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht drauf, ich habe es schon vergessen, der kommt dann in so einen Schlaftrunk quasi. Er schläft ein, ist aber nicht ganz am Schlafen, sondern irgendwie auch bei Bewusstsein, und dann träumt er, aber er ist sich dessen bewusst, dass er gerade träumt. Also er ist gleichzeitig die Person in seinem Traum und gleichzeitig weiß er, dass er eigentlich träumt und nicht die Person ist, sondern kann quasi auf sich selber als Mensch blicken. Manchmal ist er zum Beispiel eine Ameise, manchmal ist er irgendwie unterwegs im Weltall. Und nur ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte, die mich so richtig geflasht hat. Die hat sich so aufgebaut, da ging es darum, dass irgendwie das Gute gegen das Böse kämpft. Dann ist da irgendwie so ein Kampf zwischen rechts und links, dann ist da ein Kampf zwischen ganz vielen unterschiedlichen gegensätzlichen Sachen und irgendwann ist es dann soweit, ich möchte auch nicht zu viel teasern, in dieser einen kleinen Geschichte, das war die Geschichte, die mich am meisten geflasht hat, dann ist irgendwann die Situation, wo man denkt so, okay, jetzt ist alles vorbei, ne? Es gibt keinen Punkt mehr, dass sich diese zwei Seiten bekämpfen und immer wieder kommt irgendetwas oder irgendjemand oder irgendeine Eigenschaft, die dann stärker ist und diese Gegenseite quasi also besiegt. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann denken wir so, okay, es ist alles verloren, die Welt geht unter. Also die Welt heißt dann in diesem Traum quasi, die Welt ist dann auch im Weltall und alles drumherum. Und dann kam etwas, ich weiß nicht, ob ich das teasern darf, aber das hat mich so geflasht. Dann kam nämlich ein Wesen und hat auf einmal Frieden geschafft. Okay. Und weißt du, was dieses Wesen war? Gott. Nein. Okay. Die Liebe. Ach was. Ja, die Liebe kam und hat alle Barrieren quasi aufgehoben und alle haben sich wieder verstanden. Ach, krass. Also das hat mich so geflasht. Ich kann euch das Buch nur empfehlen. Das wäre jetzt nur eine kleine Story von dem ganzen Buch. Da gibt es so ganz viele Geschichten. Aber er hat trotzdem gespoilert. Das war ja nur eine kleine Geschichte. Da sind, glaube ich, 10 oder 15. Ist auch eine sehr gute Übersetzung. Das hat mir mal ein Professor aus der Uni Osnabrück empfohlen gehabt. Ich habe es auf Türkisch gelesen, habe es mir direkt auch auf Deutsch gekauft. Mega. Krasses Buch, Hammer. Nice. Hammer. Man kann so viele Erkenntnisse daraus ziehen, ohne dass es dir diese Erkenntnisse quasi vorlegt, ohne dass es sagt, das ist jetzt so. Das sind die besten Bücher. Aber das sind ja auch gewissermaßen Gleichnisse, ne? Ja, genau. Das sind so und Gleichnisse, aber das ist, also das Buch hat mich echt geflasht, muss ich sagen. Cool. Okay. Geile Folge. Ganz ehrlich Moment. Was ist dein ganz ehrlich Moment? Ich habe heute keinen ganz ehrlichen Moment, muss ich sagen. Ich war heute sehr geflasht. Viele Zufälle, die jetzt zusammengekommen sind, wo ich mich in letzter Zeit mit beschäftigt habe, ohne dass wir das überhaupt geplant haben. Ne? Wir haben gesagt, Hörngleichnis, wir packen einfach mal aus und meistens ist Spontanität das beste Rezept und Herzblut natürlich, um eine gute Folge zu machen. Das ist mein ganz ehrlicher Moment. Sehr nice. Ich glaube, mein ganz ehrlicher Moment ist heute... was besonders wichtig ist im Leben und das greift auch ganz gut so mit so ein paar Sprichwörtern. Es gibt ja dieses Sprichwort Begegnung bereichern das Leben, ne? Und auch Begegnungen sind ja Erfahrungen, weißt du? Und ich glaube einfach, es ist auch wichtig so fürs Leben. Ich glaube, das Wert des Lebens ist das, wie du, also den Wert, den du für dich selber auch vielleicht definieren kannst. Also es bewertet dich jetzt nicht als Person oder den Wert, wer jetzt wichtiger ist für die Gesellschaft oder für die Menschheit oder was auch immer. Aber dein Leben für dich selber kannst du in Werte messen. Je weiter du an dieses Licht rankommst, umso kostbarer wird es für dich selbst. Auf jeden Fall. Ja, das umso schöner wird das Leben auch. Ja, definitiv. Ja. Und auch Menschen sind quasi Lichtbringer und Erfahrungen für dich. Ja. Nice. Okay. Geile Folge, Bro. Guido, ich habe noch einen Gast. Danke. Ich habe zu danken. Auch danke nochmal an die ganzen Zuhörer, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben. An der einen oder anderen Stelle haben die bestimmt nochmal zurückgespult, weil es irgendwie voll Brain Explosion war. Falls sie überhaupt noch dabei waren. Weil man muss dazu sagen, vielleicht sollten wir im Intro nochmal sagen, so, ey, wenn ihr keinen Bock auf Deep Talk habt, dann skippt mal die ersten 5 Minuten. Wenn die keinen Bock auf Deep Talk haben, dann hätten die gar nicht eingeschaltet. Ja, stimmt auch wieder. Ja, alles cool. Ja. Ich habe noch einen Gast, den ich gleich mit reinschneide, der die Verabschiedung macht, fällt mir gerade ein. Das wird jetzt heute gut passen. Ist das okay? Ja, klar. Okay, dann gebe ich das Wort jetzt auch direkt ab und ich sage Tschüss. Und auf Wiedersehen. Schön. Dass du eingeschaltet hast bei ganz ehrlich dein Lieblings-Podcast mit Guido und Tee. Und ja Hassan Dayı.